Last week we stayed a lot of our time in Matthew chapter 6 verse 9 through I think it's about 13. Letzte Woche haben wir viel Zeit in Matthäus 6 verbracht in den Versen 9 bis 13. And it's known as the Lord's Prayer. Es ist also bekannt als das Herrengebet, also das Vater unser. But it's really an answer to our hearts to teach us how to pray to God. Aber es ist eigentlich eine Antwort unseres Herzens, wie wir zu Gott beten sollen. So we're going to start at that point again. Also wir fangen da wieder an. And we're going to start at the very beginning to do a little catch up. Und wir fangen von vorne an, um ein bisschen zu wiederholen. And then we're going to talk about how there's a natural division in this prayer. Und dann werden wir darüber sprechen, wie es eine natürliche Unterscheidung, Trennung in diesem Gebet gibt. Okay. In verse 9 Jesus begins. In Vers 9 beginnt Jesus. Our Father in heaven. Unser Vater im Himmel. Our Daddy, the one who lives right here with us. Unser Papi, der hier mit uns lebt. The one who is so close that we can reach out at any time and we can touch him. Der so nah ist, dass wir jederzeit uns ausstrecken können und ihn berühren können. And he in turn can come out and touch us so quickly and so easily. Und kann uns auch eigentlich sofort und sehr leicht berühren. And the thing that we need to know in our lives. Und das, was wir wirklich wissen, begreifen müssen in unserem Leben, is that God is that close to us. Ist, dass Gott uns so nahe ist. So often I fall into a situation, perhaps you do too. Also oft passiert es mir in einer Situation, vielleicht geht es euch ebenfalls so. Where I feel like God is so far away from me. Wo ich das Gefühl habe, dass Gott so weit weg ist von mir. I speak and it seems like my voice just echoes. Ich spreche und mir kommt vor, dass meine Stimme einfach nur zurückkommt, ein Echo. Seems like there is no life in my prayer. Es scheint, als ob in meinem Gebet keine Kraft wäre. Seems like my worship kind of falls flat. Sieht so aus, als ob meine Anbetung sehr flach ist. And at those times we need to stand on the truth. Und in Zeiten wie diesen müssen wir uns fest auf die Wahrheit stellen. The truth that God is as close as we. He's close to us as our hands are to our other hands. Die Wahrheit ist eben, dass Gott nicht weiter weg von uns ist, als eine unserer Hände von der anderen. That when our heart cries out to him, he hears us. Dass wenn unser Herz nach ihm ausruft, dass uns hört. His promises that he would never leave us nor forsake us. Sein Versprechen, dass uns nie verlassen noch im Stich lassen wird. And the good thing about this closeness is it's not the closeness of this mighty God who expects so much from us. Und das Gute an dieser Nähe Gottes ist, dass es nicht eine Nähe ist, die sehr viel von uns erwartet. This is the closeness as like a father. Das ist die Nähe eines Vaters. To his beloved children. So wie ein Vater zu seinen geliebten Kindern. So it's not a matter of, well, God's mad at me today, so he's not talking to me. Es ist also nicht so, dass wir sagen müssten, Gott ist wütend auf mich, also spricht heute nicht mit mir. Because he's always there. Weil immer da ist. He's always ready to listen to us. Ist immer bereit zuzuhören. When we cry out to him. Wenn wir zu ihm ausrufen. So we can hold in our minds and hearts this image of God. Also dieses Bild können wir von Gott festhalten in unserem Herzen. Not as this father who sits up on a throne way up in heaven. Nicht ein Vater auf seinem Thron weit oben im Himmel. That if we can just throw our prayers hard enough. Dass wir halt unsere Gebete nur fest genug schleudern müssen, um ihn zu erreichen. Und vielleicht landen sie dann bei seinen Füßen und er hebt sie auf und sieht sie sich an. Die Wahrheit ist, dass er geduldig darauf wartet, dass wir uns nach ihm ausstrecken. So as we approach God in prayer, also wenn wir uns Gott im Gebet nahen, in our hearts and minds we need to think this. Dann müssen wir in unserem Herzen und in unseren Gedanken Folgendes denken. God is for me. Gott ist für mich. God wants to speak with me. Gott möchte mit mir sprechen. God wants to answer my prayers. Gott möchte meine Gebete beantworten. Next week we'll talk a little bit more about how that works. Nächste Woche werden wir ein bisschen darüber sprechen, wie das genau funktioniert. And as we come into this point where we understand that God is a loving God, he's a papa. Und wenn wir zu diesem Punkt kommen, wo wir verstehen, dass Gott ein liebender Gott ist, ein Papi, and we begin to walk in the truth of that fatherhood of God, und wir in dieser Wahrheit zu wandeln beginnen, dass Gott eben in dieser Erkenntnis der Vaterschaft Gottes, that papahood of God, if I can say it that way, ja, diese Vatischaft, then the thing that will rise up out of our hearts, also das, was dann aus unserem Herzen hervorkommt, will be this next phrase. Wird die folgende Phrase sein, die folgende Aussage. Hallowed be your name. Geheiligt werde dein Name. Hallowed be your name. Geheiligt werde dein Name. This means, may your name be special. Das bedeutet, möge dein Name etwas Besonderes sein. May your name be known in all the earth. Möge dein Name auf der ganzen Welt bekannt sein. May the world know that there's a father who loves them and wants to draw them in. Möge die ganze Welt wissen, dass da ein Vater ist, der sie kennt und der sie gern näher ziehen möchte. You ever been out on the playground? Wart ihr schon jemals auf einem Spielplatz? Another children maybe kick at you or something. Und ihr wart auf einem Spielplatz und eines der anderen Kinder tritt euch. And one child will say to the other. Oder ein Kind tritt das andere und ein Kind sagt eben zum anderen. My dad can beat your dad. Mein Vater kann deinen Vater zusammenschlagen. Children normally want their fathers to be known for who they are. Kinder wollen das eigentlich, dass ihre Väter für das bekannt sind, was sie sind. Because children have this love for their fathers that is natural. Weil Kinder diese Liebe zu ihren Vätern haben, die ganz natürlich ist. You might see some other situations where a child will be sitting with other children. Vielleicht beobachtet ihr mal, wo ein Kind mit anderen Kindern zusammensitzt. And the child will say, und das Kind sagt, my father can lift up a car all by himself. Mein Vater kann ein Auto hochheben, ganz alleine. Or my dad is the president of the company he works in. Oder mein Vater ist der Geschäftsführer der Firma, wo er arbeitet. Or my dad is smarter than any dad in the world. Oder mein Papi ist viel klüger als alle anderen auf der Welt. You see, children want the goodness of their fathers to be known. Also Kinder wollen, dass die Qualitäten ihres Vaters bekannt sind. And the good news about how we brag about our father. Und die gute Nachricht ist, also so wie wir über unsere Väter uns rühmen, is we can never exaggerate how good he is. Das heißt, ist die, dass wir eigentlich über unseren himmlischen Vater nie übertreiben können. He really can pick up a car. Er kann wirklich ein Auto aufheben. He really is the president of everything. Er ist wirklich der Chef von allem. So with this concept that we have this God who is a loving papa. Also mit diesem Konzept, dass Gott ein liebender Papi ist. There is this natural outflow of worship to him. Da entsteht dieser natürliche Ausfluss von Anbetung ihm gegenüber. And just like with the child, und so wie mit einem Kind, we want to do what the father wants. So möchten auch wir tun, was der Vater gern hat. We want to see happen in this world the things that the father wants to have happen. Wir wollen, dass in dieser Welt die Dinge passieren, die auch der Vater passieren sehen möchte. We want to see God established. Wir wollen sehen, wie Gott etabliert wird. And his kingdom established here on this earth. Und sein Königreich etabliert wird hier auf dieser Erde. Not just because it's a good thing for us. Nicht nur, weil es eine gute Sache für uns ist. But it's because what God wants. Sondern weil es das ist, was Gott möchte. And that's the root of where our love should go with God. Und das ist eigentlich die Wurzel unserer Beziehung zu Gott. That is that we want what God wants more than anything else. Dass wir das wollen, was Gott will, und zwar mehr als alles andere. Even when it's not a thing that we may want ourselves. Sogar wenn es etwas ist, was wir persönlich eigentlich nicht möchten. Zum Beispiel, for example. Zum Beispiel. When God asks us to give beyond what we think we can give. Wenn Gott möchte, dass wir geben über das hinaus, was wir denken, was wir geben könnten. Perhaps because there's someone near us who has a need that's very great. Vielleicht ist jemand in der Nähe von uns, steht uns nahe, der sehr große Not hat. We may have to give up something that we desire greatly. Dann müssen wir vielleicht etwas aufgeben, was wir gerne hätten. A new bicycle. Ein neues Fahrrad. Maybe a new television. Also vielleicht einen neuen Fernseher. Or something that we've desired. Oder irgendwas, was wir uns halt wünschen. But because we know that it's part of the kingdom of God to reach out and help other people. Aber weil wir wissen, dass es ein Teil des Königreiches ist, eben sich auszustrecken und anderen zu helfen. Then we can give up our own desires. Dann können wir unsere eigenen Wünsche zurückstellen. And those things that we might even look forward to. Vielleicht sogar Dinge, auf die wir uns schon gefreut haben. Because we know Papa is honored by what we do. Weil wir den Papi wissen und wissen, was er gern tun möchte. I shared a little bit last week, and I'll do this very quickly tonight. Ich habe letzte Woche schon etwas mit euch geteilt und möchte das auch heute wieder tun. About what the kingdom of God is. Und zwar darüber, was das Königreich Gottes bedeutet. The kingdom of God, by and large, is any place that God rules. Das Königreich ist mehr oder weniger überall dort, wo Gott regiert. This means that any place God is king is his kingdom. Also überall, wo Gott König ist, ist sein Königreich. There are places in this world where he is king. Es gibt Orte auf dieser Welt, wo er König ist. We're standing in one of them. Und wir stehen in einem, an einem solchen Ort. Well, you're sitting, but I'm standing. Ihr sitzt, ich stehe. There are other places that are very dark where his kingdom is not. He's not king of those places. Es gibt Orte, die sehr dunkel sind, wo er nicht König ist. Yet. Noch nicht. One day he will be king of all. Eines Tages wird er König über die ganze Welt sein. So when we say thy kingdom come, also wenn wir sagen dein Reich komme, what we're really saying in that prayer is this. Was wir eigentlich sagen in diesem Gebet, may you begin to take over those places where you are not king on this earth. Also was wir eigentlich sagen möchten, ist bedeutet, mögest du die Herrschaft dort übernehmen, wo es jetzt noch dunkel ist. There are so many places in this city and all cities that are very dark. Es gibt noch viele Orte in dieser Stadt und auch in anderen Städten, die noch sehr dunkel sind. It's in God's heart. Es ist in Gottes Herzen. To change those places. Dass diese Orte verwandelt werden. To make those places to be places of life. Dass diese Orte Orte des Lebens werden. And not of death. Und nicht Orte des Todes. Of light. Des Lichts. And not darkness. Und nicht der Dunkelheit. So the kingdom coming is two pronged, and there's two things there. Also das Königreich, das kommt, bedeutet eben Zweifaches. One is that day when Jesus will return at the trumpet call. Einerseits, dass Jesus wiederkommt beim Schall der Posaune. And where soon after every knee will bow before him. Und wo bald danach sich jedes Knie vor ihm beugen wird. And will declare him king. Und ihn König nennen wird. And we look forward to those days. Und wir freuen uns schon auf diese Tage. They will come just as surely as the dawn comes. Sie kommen so sicher wie die Morgenröte. But there's also another aspect in this present day. Aber es gibt auch einen anderen Aspekt für die Gegenwart. That wherever we carry the gospel, wo immer wir das Evangelium hintragen, wherever we bring light, wo auch immer wir Licht hinbringen, then we carry with us the kingdom of God. Tragen wir auch das Reich Gottes hin. Anytime we give even as small as a cup of cold water to someone who is thirsty, sogar wenn wir nur einen Becher kalten Wassers an jemanden reichen, der durstig ist, then we bring a small portion of the kingdom there. Dann bringen wir einen kleinen Teil des Königreiches dorthin. Because it represents something the king wants us to do. Weil es etwas repräsentiert, was der König möchte, dass wir tun. Jesus went on and said this. Jesus ging weiter und sagte Folgendes. Give us today our daily bread. Gib uns heute unser tägliches Brot. God's interest is not just in the spiritual kingdom. Gott ist nicht nur an dem geistlichen Königtum interessiert. He's very interested in you and your needs. Er ist auch sehr daran interessiert an dir und an deinen Bedürfnissen. And this phrase covers more than just give me a loaf of bread today. Und diese Phrase deckt viel mehr ab als gib mir ein Stück Brot für den heutigen Tag. In the context of the society of this time, in dem Zusammenhang der Gesellschaft von damals, this phrase could be interpreted, könnte man diese Phrase auch so interpretieren. Give me those things that I need to sustain my body and my life. Gib mir alles, was ich brauche, um meinen Körper und mein Leben aufrechtzuerhalten. Give me those things that I need to maintain my soul. Gib mir alles, was ich brauche, um meine Seele am Leben zu erhalten. So we are to pray for these things. God, please, I need this. Also wir sollen auch um diese Dinge beten. Sollen sagen, Gott, ich brauche das. Or God, please, I don't need that. Oder Gott, ich brauche das hier nicht. And the promise of God is that he hears those things. Und das Versprechen Gottes ist, dass er diese Gebete hört. And his greatest desire is to answer those prayers. Und sein größter Wunsch ist, diese Gebete zu beantworten. He moves on and says, forgive us our sins or debts. Es geht weiter und heißt, vergib uns unsere Schuld oder unsere Schulden. We walk in this world, though we are not strictly of this world. Wir gehen zwar leben in dieser Welt, obwohl wir nicht von dieser Welt sind, genau genommen. And most of us will probably sin at least once a day. Und die meisten von uns werden wahrscheinlich mindestens einmal am Tag sündigen. I can guarantee you, I do more than that. Und ich kann euch ja versichern, dass bei mir häufiger der Fall ist. And it's absolutely essential that we walk in the forgiveness of God. Und es ist eben ganz wichtig, dass wir in dieser Vergebung Gottes gehen. It's absolutely essential that we bring these things to God when we fall. Es ist absolut notwendig, dass wir diese Dinge zu Gott bringen, wenn wir fallen. So that he can take his arm and put it around us. Damit er seinen Arm um uns legen kann. And say, my son Jesus died for that. Und sagen kann, mein Sohn Jesus ist dafür gestorben. You're forgiven. Dir ist vergeben. Forgive us our debt so we can walk in that close fellowship with God. Vergib uns unsere Schuld, damit wir in dieser engen Gemeinschaft mit Gott leben können. Where we can feel his heartbeat. Wo wir seinen Herzschlag fühlen können. Where we can hear his voice. Seine Stimme hören können. Where we can answer and do those things that he asks us to do. Wo wir antworten und die Dinge tun können, die worum er uns bittet. But he put an addendum to this. Aber er hat addendum. Another saying to go with it. Ach so, er hat noch etwas dazu hinzugefügt. As we forgive those who have sinned against us. So wie wir auch denen vergeben, die gegen uns gesündigt haben. Now why is it important that we forgive people? Warum ist es wichtig, dass wir Leuten vergeben? Well, there's two reasons. Es gibt zwei Gründe. At least two. Mindestens zwei. One is because unforgiveness destroys us. Erstens, weil Vergebungslosigkeit ja uns selbst schadet. Unforgiveness clogs up our hearts. Also nicht bereit zu sein zu vergeben verstopft unser Herz. Fills us with bitterness. Füllt uns mit Bitterkeit. And brings us to a point where we put up walls between us and God. Und bringt uns zu einem Punkt, wo wir Mauern errichten, und zwar zwischen uns und zwischen Gott. And our communication with our papa stops. Und die Kommunikation mit unserem Papi hört auf. But there's another very important reason why we should forgive others. Aber es gibt einen zweiten sehr wichtigen Grund, warum wir anderen vergeben sollten. We are called to be the image of Christ here in this earth. Wir sind berufen, das Abbild Christi auf dieser Welt zu sein. You are not saved just so you could go to heaven. Du bist nicht gerettet worden, nur um in den Himmel zu kommen. As great as that is. So großartig wie das auch sein mag. And as much as I want to go there. Und so sehr ich das auch möchte. But you were saved on this earth so that you might express the life of Jesus on this earth. Sondern du wurdest auch gerettet, um das Leben Christi auf dieser Welt zu repräsentieren. So that your life demonstrates the love of God to those people around you. Und zwar dadurch, dass dein Leben die Liebe Christi zu den Menschen um dich herum demonstriert. One of the greatest attributes of God. Eine der größten Eigenschaften Gottes. Is his willingness to forgive. Ist seine Bereitschaft zu vergeben. When a person holds unforgiveness in their hearts, wenn eine Person nicht bereit ist zu vergeben, then what that person is doing, also was diese Person tut, is demonstrating a very broken and crooked. Diese Person demonstriert ein sehr zerbrochenes und sehr verbogenes image of who God is. Bild von Gott. So there are two very good reasons why we have to be a people of forgiveness ourselves. Das sind zwei sehr gute Gründe, warum wir Menschen sein müssen, die vergebungsbereit sind. Okay, and he moved on from there and said, "Lead us not into temptation." Und dann sagte er noch, führe uns nicht in Versuchung. Well, that would be really nice if we were never tempted. Das wäre doch wirklich schön, wenn wir niemals versucht werden würden. But in context with the rest of Scripture, aber im Zusammenhang mit dem Rest der Schrift, this would have to be interpreted a little bit differently. Müsste man das anders übersetzen. And it would be something like this. Und das wäre ungefähr so. Lead us not into a place where we're so tempted. Führe uns nicht an einen Ort, wo wir so sehr versucht werden, that we can't escape that temptation, dass wir dieser Versuchung nicht entkommen können, and not fall into that sin. Und nicht in diese Sünde fallen müssen. As Paul said, so wie Paulus auch gesagt hat, there's no sin that has come to you. Es gibt, ihr seid noch nicht so versucht worden, that has never been in the world before. Die noch nie in der Welt war. And God has given you the strength and ways. Und Gott hat euch die Stärke und die Möglichkeiten gegeben, to escape that temptation. Dieser Versuchung zu entkommen. So what's happening here in this verse is, also was in diesem Vers hier beschrieben wird, Jesus is saying that we should pray to God that we don't ever get in a place where we're tempted beyond what we might be able to resist. Dass wir nicht an einen Ort kommen, dass wir darum bitten, nicht an einen Ort zu kommen oder eine Situation, wo wir versucht werden über unser Vermögen hinaus. But deliver us from the evil one. Sondern erlöse uns von dem Bösen. If by chance we are tempted, which we all are. Also, wir werden ja alle versucht. Don't bring us to a place where the evil one can reach into our lives and make us to be to do evil things. Bring uns nicht in eine Situation, wo der Böse in unser Leben eingreifen kann und uns zu etwas Bösem verleiten kann. I want to switch gears here for just a minute. This is. Ich möchte einen kurzen Themenwechsel machen. This prayer can be divided very easily into two sections. Dieses Gebet kann also in zwei Abteilungen aufgeteilt werden. Now I want you to know that this is not a natural division that Jesus put in here. Das ist also keine natürliche Zäsur, die Jesus hier gemacht hat. But it's convenient to do this to draw some conclusions. Aber es ist eben recht schön, das so zu unterteilen in zwei Teile, um ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen. And I've put titles on these two sections to suit my particular time of teaching here. Und ich habe diesen beiden Abschnitten eine Überschrift gegeben. The first part of this prayer. Der erste Teil des Gebets. Thy kingdom come, your will be done on earth. Dein Königreich komme, dein Wille geschehe. As it is in heaven. Also im Himmel und auf Erden. Does not primarily have to do with our own lives. Hat nicht in erster Linie mit unserem eigenen Leben zu tun. What we need. Was wir brauchen. Things that we desire for us and our family. Dinge, die wir brauchen für uns und unsere Familien. Things that we don't desire for us or our family. Oder Dinge, die wir auf keinen Fall brauchen für uns oder unsere Familie. They have to do with the kingdom of God. Sie haben mit dem Königreich Gottes zu tun. And I've titled this section Strategic Prayer. Und ich habe diesen Abschnitt strategisches Gebet genannt. This has to do with how does God's kingdom come here on this earth? Eben damit, wie kommt das Reich Gottes auf die Erde? How do we pray to God so that His kingdom will be established? Wie beten wir zu Gott, damit sein Reich errichtet wird? The second section has to do with the personal prayers. Und der zweite Teil hat mit dem persönlichen Gebet zu tun. Those things that are within us. Die Dinge, die in uns sind. Those things that touch our flesh. Die Dinge, die unser Fleisch berühren. Those things that trouble our spirits. Die Dinge, die unseren Geist beunruhigen. Strategic prayer. Strategisches Gebet. Prayer in general. Das Gebet im Allgemeinen. Allows us to cooperate with God. Erlaubt uns eben mit Gott zu kooperieren. In bringing into existence und in die Existenz und ruft in die Existenz Dinge, die noch nicht existieren. Which don't exist right now. That's what I said. Yeah. I said this in a different way to try to make you think a little bit. Ich habe das jetzt ein bisschen anders formuliert, damit man eben darüber nachdenkt. But you can see from the very beginnings. Aber ihr seht vom Anfang an. How Moses prayed for the children of Israel. Wie Mose für die Kinder Israel gebetet hat. And it was always a situation. Und da gab's immer eine Situation, where either God was angry with them and he was going to destroy them. Wo Gott entweder auf sie böse war und nahe dran war, sie zu vernichten. Or they had a desire for flesh and they didn't have it. Oder sie hatten ein Bedürfnis nach Fleisch, also nach dem Fleisch und bekamen es nicht. Or they were facing a situation where there were overwhelming enemies around them. Oder es gab Situationen, wo es eben überwältigende Feinde rundherum gab. At these points Moses went to God. Zu diesen Zeiten ging Mose zu Gott. And said, God, your anger is hot against these peoples. Und sagte, Gott, dein Zorn ist sehr heiß gegenüber dem Volk. But I ask you to not be angry. Aber ich bitte dich, dass du nicht zürnst. To do away with your anger. Dass du deinen Ärger, deinen Zorn wegtust. And bring out your mercy. Und deine Gnade hervorbrechen lässt. Or the people are thirsty. There is no water here. Oder die Leute sind durstig. Es gibt hier kein Wasser. God, would you bring into existence in this place water? Gott, würdest du bitte an dieser Stelle hier Wasser schaffen? And you go through Scripture. Und man geht durch die ganze Schrift durch. From one end to the other. Von einem Ende bis zum anderen. And see what was being requested in prayer by the saints of old. Und man sieht, was die Heiligen von allen Zeiten her, Gott, worum sie Gott immer gebeten haben. The request that they made. Die Bitten, die sie gestellt haben. Were that God would bring into existence things that did not exist at that point. Waren immer, dass Gott etwas in Existenz ruft, was vorher nicht existiert hat. So as we begin to pray to God, also wenn wir beginnen mit Gott zu sprechen, then we're actually saying to God, dann sagen wir eigentlich zu Gott, would you bring something into existence that doesn't exist right now? Würdest du etwas in Existenz bringen, das jetzt im Augenblick nicht existiert? I'm hungry, could I have some money? Ich bin hungrig, könnte ich bitte Geld haben? I'm sad, would you give me joy? Ich bin traurig, könntest du Freude schaffen? But as you go through and look at some of those same scriptures, aber wenn ihr die Schrift durchgeht und euch diese Schriftstellen ansieht, you'll see where God actually stands back, werdet ihr auch entdecken, dass Gott oft zurücktritt, already knowing what the need is, er weiß schon, was das Bedürfnis ist, and waits until someone says, God, would you do this? Und er wartet darauf, dass Gott, dass jemand ihn bittet. Can you see the importance of prayer now? Seht ihr jetzt die Wichtigkeit des Gebetes? It's so easy to think that what prayer is, es ist so einfach zu glauben, dass das Gebet is something to make us feel better. Etwas ist, dass wir uns besser fühlen. If we pray, then we've got this comfortable feeling. Wenn wir beten, dann haben wir so ein angenehmes Gefühl. Rather than this feeling that we are cooperating with God to bring into existence something that doesn't exist yet. Aber es geht eben darum, dass im Gebet wir mit Gott kooperieren, um Dinge in Existenz zu bringen, die es noch gar nicht gibt. I'm speaking mainly of those prayers requesting things now. Ich spreche jetzt von Bittgebeten. Sometimes worship can be prayer. Manchmal ist auch Anbetung Gebet. But I'm speaking specifically of intercession. Aber ich spreche jetzt besonders von der Fürbitte. Specifically of requests that we make of God. Oder von Bitten an Gott. Which, by the way, in Scripture is the bulk of where the word prayer is used. Und das ist in der Schrift auch die Art von Gebet, für die das Wort Gebet am meisten verwendet wird. But if we go further into Scripture, we begin to see in this area of strategic prayer. Aber wenn wir weitergehen, dann sehen wir eben auch das strategische Gebet. He also gives us the ability, er gibt uns auch die Fähigkeit, to tear down those evil things that the enemy is trying to do. Um die bösen Dinge niederzureißen, die der Feind versucht zu errichten. There's three scriptures I just want to go over real quickly talking about intercession. Es gibt drei Schriftstellen, die ich kurz überfliegen möchte, wo es um Fürbitte geht. In Matthew, when Jesus sent out the disciples, the 70. In Matthäus 10, wo Jesus die Jünger ausschickt. He said, "Do this." Sagt er, tut Folgendes. Preach the kingdom of God. Predigt das Reich. Heal the sick. Heilt die Kranken. Raise the dead. Weckt Tote auf. Cleanse those who have leprosy. Reinigt die Lepra haben, aussätzig sind. Drive out demons. Und treibt Dämonen aus. You freely received. Umsonst habt ihr empfangen. Give freely. Umsonst gebt. So the kingdom of God to him, to Jesus, was this. Also das Königreich war für Jesus Folgendes. That the good things of God come unto men. Dass die guten Dinge Gottes zu den Menschen gelangen. It goes along with the message of the kingdom. Das geht eben Hand in Hand mit der Botschaft vom Königreich. God's love for mankind. Gottes Liebe für die Menschheit. In another place in Timothy, Paul urged, in einer zweiten Stelle, 1. Timotheus 2, sagt Paulus, that requests and prayers and intercessions be made for everyone. Dass Bitten und Gebete und Fürbitte für jeden gemacht werden sollen. For kings and all those in authority. Für Könige und all jene, die also Autorität haben. That we may live peaceably and have quiet lives. Dass wir in Frieden und ein ruhiges Leben führen können. And in Ephesians, our struggle is not against flesh and blood, but against rulers. Und in Epheser, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte. Against the authorities. Gegen Hoheiten. Against the powers of this dark world. Gegen die Mächte dieser dunklen Welt. And against the spiritual forces of evil. Und gegen geistliche Kräfte des Bösen. In the heavenly realms. In den Lüften. And then he goes on to describe how you should put on the armor of God. Und dann spricht eben, wie man die Rüstung Gottes anziehen soll. How we should prepare ourselves for this battle of prayer. Wie man sich rüsten soll für diese Schlacht des Gebets. And it's interesting, we have this picture that he paints. Und es ist interessant, wir haben dieses Bild, das er malt. Of a soldier with all of his armor on. Von einem Soldaten, der in voller Rüstung dasteht. And then he says this. Und dann sagt er Folgendes. And pray in the Spirit on all occasions. Und betet im Geist alle Zeit. Prayer is the battle. Das Gebet ist die Schlacht. If I understand the scripture correctly, wenn ich die Schrift richtig verstehe, this is where the battles are won. Ist das der Ort, wo die Schlachten gewonnen werden? It's not in the swinging of swords. Ist nicht im Schwingen des Schwertes. It's not in even telling all of the truths that we want to tell. Es liegt doch nicht darin, dass wir alle Wahrheiten von uns geben, die wir gerne weitergeben möchten. It's in the prayer that brings God into action in our behalf, on the behalf of His kingdom. Der Sieg liegt eben darin, dass wir zu Gott beten. So in this thing of strategic prayer, also in diesem strategischen Gebet, we are invited by God, werden wir von Gott eingeladen, to enter into the battle for our neighborhood, in diese Schlacht einzutreten für unsere Nachbarschaft, for our city, für unsere Stadt, for our country, für unser Land, for the world, für die ganze Welt. And we are invited to be His foot soldiers. Und wir sind eingeladen, seine Fußsoldaten, seine Infanterie zu sein. In the process of bringing to be, in diesem Prozess eben, in all of these places, an all diesen Orten, things that don't exist right now. Dinge zu schaffen, die es jetzt noch nicht gibt. That could be the salvation of a friend. Das könnte zum Beispiel die Errettung eines Freundes sein. That could be a change of the laws in a country. Das könnte die Veränderung von Gesetzen in einem Land sein. Where those laws block the gospel. Wo diese Gesetze das Evangelium behindern. It could be bringing down governments that are unjust. Es könnte auch bedeuten, dass Regierungen stürzen, die ungerecht sind. Governments that oppress their peoples. Regierungen, die ihr Volk unterdrücken. Governments that don't allow the gospel to be spread. Regierungen, die nicht erlauben, dass das Evangelium verbreitet wird. But there's a flip side of this. Aber es gibt eine Kehrseite der Medaille. We're also to be people of blessing. Wir sollen auch Menschen des Segens sein. All through the Old Testament. Durchs ganze Alte Testament hindurch. All through the New Testament. Oder auch durch das Neue Testament. You'll see where the people blessed other people. Werdet ihr sehen, wie die Menschen andere Menschen gesegnet haben. Blessed other nations. Andere Nationen gesegnet haben. Some of these nations weren't godly nations. Manche dieser Länder, Nationen waren ungöttliche Länder. But God gives us the ability to also reach out and bless. Aber Gott gibt uns auch die Möglichkeit, eben hinauszutreten und diese Dinge zu segnen. Works something like this. Funktioniert ungefähr so. We love our children. Wir lieben unsere Kinder. We want our schools to be places of life for them. Wir möchten, dass unsere Schulen ein Ort des Lebens sind für sie. We can pray that schools. Wir können beten. We can pray that schools would be places where children would be lifted up and taught truth. Wir können beten, dass Schulen Orte sind, wo Kinder erhoben werden und wo ihnen Wahrheit gelehrt wird. We can pray that there would be discipline to a point where the children would not be afraid in their schools. Wir mögen dafür beten, dass es Disziplin in den Schulen gibt, und zwar nur bis zu einem gewissen Grad, dass Kinder eben keine Angst haben müssen in den Schulen. We can pray that the teachers would be able to help their children have a heart and a love for their children. Wir könnten beten, dass die Lehrer ein echtes Herz für ihre Kinder haben. We can pray for newspapers that they would print the truth. Und wir können auch für Zeitungen beten, die Wahrheit abdrucken. That they would give a side of the story that allows God to be mentioned. Dass sie auch die andere Seite der Geschichte zeigen, wo vielleicht Gott vorkommt. We can pray for so many things in this city. Wir können für so viele Dinge in dieser Stadt beten. I love to hear Pastor Rob pray for this city. Und ich liebe es, wenn Pastor Rob für die Stadt betet. Do you know how you often hear him speak about blessing the prisoners? Ihr hört oft davon, wie er davon spricht, dass Dinge Leute gesegnet werden sollen. So we have this call from God and this ability to pray in a strategic manner as well as a very personal manner. Also wir haben diesen Ruf und diese Aufgabe von Gott, in einer strategischen und auch in einer persönlichen Art und Weise zu beten. And this is a high calling that we have. Und das ist eine hohe Berufung, die wir haben. Now I'm going to take just a minute and give you a few instructions. Ich möchte ein paar Minuten Zeit geben und euch ein paar Anleitungen geben. Because tonight we're going to do prayer a little bit differently. Denn heute Abend wollen wir das Gebet etwas anders gestalten. When it comes time for prayer, this is what we want to do. Wenn die Gebetszeit kommt, möchten wir Folgendes tun. Each one of you is going to be given a slip of paper. Jeder bekommt ein Stückchen Papier. And as you, I hope you have a pencil. Ich hoffe, ihr habt etwas zum Schreiben. When you get into groups of three or four, wenn ihr in Gruppen von zwei oder drei zusammengeht, I just want you to talk together a little bit. Möchte ich, dass ihr ein bisschen miteinander sprecht. And say, what strategic things can we pray for this city? Und zwar besprecht, was für strategische Dinge könnten wir in dieser Stadt beten. How can we pray for the government? Wie können wir für die Regierung beten? How can we pray for the police? Oder für die Polizei? How can we pray for churches? Wie könnten wir für Gemeinden beten? How can we pray for the news media and the entertainment industry? Oder für die Medien oder die Unterhaltungsindustrie? How can we pray about the problem of prostitution? Wie könnten wir für das Problem der Prostitution beten? Ask God in your heart and mind to give you a vision of what you should pray for tonight. Bittet Gott darum, dass er euch eine Vision in euer Herz und euren Sinn gibt, wofür ihr heute Abend beten sollt. And what you should pray. Und was ihr beten sollt. And then spend some time praying about it. Und dann verbringt auch etwas Zeit im Gebet über diese Dinge. But I'm gonna ask you to do one thing more. Und noch um eines möchte ich euch bitten. Whatever God gives you, write on that piece of paper. Was immer euch Gott auf dieses Stück Papier schreiben lässt, don't put your name on it. Schreibt euren Namen bitte nicht drauf. I want that piece of paper back. Aber ich hätte gerne dieses Stück Papier. The reason I want that back is this. Und der Grund ist folgender. I want to make a list of those things that can be prayed for this city of Vienna. Ich möchte gerne eine Liste machen für all die Dinge, für die man in dieser Stadt beten könnte. So you're going to help me in that process, and that's what those slips of paper are for, is to help me. Also ihr helft mir in diesem Prozess, und dafür sind diese Stückchen Papier da. Understand our city better. Damit ich unsere Stadt besser verstehen lerne.